an Orte zieht übers Land wie ein reißender Sturm. Angst packt die hohen Herren in ihren Elfenbeinturm. Das Landvolk hat den Herren den Zehnten gegeben. Diesen Ausbeutern gilt kein Zurück, kein Vergeben. Kein Halt, kein Halt, Gewalt, kein Halt. Der Habsburger Söldner ruft Erhalt. Im Rot jedes Morgens kommt ein Neuer dazu. Seine Anzeige feuriger Wut. Pechfackel Züge im Dunkeln der Nacht setzen die Bauern den Hahn aufs Dach. Bauern kriegen keine Gnade durch Elsass und durch Oberschwaben, durch Thüringen und durch die Pfalz, sich des Herzogs Herthos weiß. Schnell wächst die Horde, entschlossen und organisiert. Die Schneider und die Schmiede sind fortan formiert. Dreschen, Flegel schwingen sich durch das nass kalte Land. Die Losung wird verkündet, es geht alldeutsch voran. Kein Halt, kein Halt, Gewalt, kein Halt. Der Habsburger Söldner ruft Erhalt. Im Rot jedes Morgens kommt ein Neuer dazu. Seine Anzeige in feuriger Wut. Pechfackel Züge im Dunkeln der Nacht setzen die Bauern den Hahn aufs Dach. Bauern kriegen keine Gnade durch Elsass und durch Oberschwabe, durch Thüringen und durch die Pfalz, sich des Herzogs Herthos weiß. Züge im